Seitdem Wieselburg, Raab und so weiter den Getreidehandel verloren haben, wird derselbe fast ausschließlich von Juden betrieben. Dasselbe gilt von dem übrigen Produktenhandel. Pál und Falvi, Ethnographie von Ungarn, übertragen von J.H. Schwicker, Seiten 371 und folgende, Budapest 1877. 1910 war die jüdische Bevölkerung auf 910.000 angewachsen. Im heutigen Rumpf-Ungarn beträgt sie noch mindestens 500.000 bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 7 Millionen, also 7 von 100. Die starke Zunahme fand hauptsächlich durch Einwandern statt. Neuerdings zeigt die jüdische Bevölkerung eine starke Neigung zur Vermischung. Auf 10 geschlossene Ehen kommt eine jüdisch-magyarische Mischehe. Am Besuch der Gymnasien nahmen 1910 von der Gesamtbevölkerung 4,5 von 100, von den Juden 22 von 100 teil. Auf Universitäten und technischen Hochschulen waren 1913-1914 unter den Studierenden 28,5 von 100 Juden. Im städtischen und ländlichen Arbeiterstande sind sie kaum wahrnehmbar. Im Handwerkerstande sind sie mit 15 von 100 vertreten. Im Kaufmannsstande machen sie mehr als 50 von 100 aus, unter den selbstständigen Gewerbetreibenden 12,5 von 100, unter den Großgrundbesitzern waren Juden 10 von 100, unter den mittleren 400 bis 2000 Morgen 19 von 100, unter den mittelbäuerlichen Besitzern 8 von 100, unter den kleinen Besitzern 2,5 von 100. Von den Rechtsanwälten waren 45 von 100, von den Ärzten 49 von 100, von den Redakteuren und Zeitungsschreibern 42 von 100 Juden, nach dem Statistiker Ministerialrat A. Kovacs. Bei dem beherrschenden jüdischen Einfluss im Parlament, Presse und auf die Regierung vor dem Kriege konnte die antisemitische Gesinnung, die notwendige und natürliche Folge der Vorzugsstellung der Juden, öffentlich nicht zum Ausdruck kommen. Deshalb bekam Ungarn in der Zensur der Weltpresse die Anerkennung eines liberalen Landes. Die fünfmonatliche Schreckensherrschaft Béla Kuns hat den Funken zur Flamme entfacht. Seitdem ist das weiße Ungarn der Popanz der Weltpresse, obwohl alle Meldungen über Gräueltaten an Juden sich als Lügen erwiesen. Die internationale Gewerkschaftszentrale hatte den Boykott über Ungarn verhängt, nur weil das Land vorübergehend die jüdische Herrschaft abgestreift hatte. Unter dem gemeinsamen Druck aller jüdisch beeinflussten Staaten versucht die ungarische Regierung, die antisemitische Bewegung zu hemmen. Das Endergebnis kann hier wie überall, wo das Judentum seine Herrschaft durch Gewalt und Unterdrückung zu erhalten sucht, nur die gewaltsame Befreiung sein. Juden in der Walachei. Ein Haus findet sich in jedem Dorfe der Walachei, auch da, wo die Schule oder das Pfarrhaus sich nicht als solches abhebt, das ist das Haus des Juden, der die Branntweinschenke gepachtet hat. Diese Juden gehören fast durchaus den niedrigsten Klassen ihres Volkes an und werden nach dem einstimmigen Urteile der intelligenten Eingeborenen nur zu oft zum Fluch der Gemeinde, in der sie sich niedergelassen, der Wucher, den sie mit den indolenten, meist schlecht geleiteten Walachen treiben, soll unglaublich sein. Manche sollen in wenigen Jahren den Grundbesitz ganzer Gemeinden in ihren Säckel gebracht haben. Die Einzelheiten, die ich in völlig glaubwürdiger Weise erzählen hörte, erklären zusammen mit dem niedrigen Bildungsgrade der ländlichen Bevölkerung einen Gutteil des Judenhasses, der in Galizien und Rumänien zu so grausamen Ausschreitungen geführt hat. Schenkwirt und Jude sind hier fast synonym. Professor Ratzel, Wandertage des Naturforschers, Band 2, Seite 102. Die Judenfrage in Rumänien. Die Zahl der Juden in dem vergrößerten Rumänien betrug 1921 nach dem American Jewish Yearbook rund 1 Million. Sie stammen meist aus Galizien und Polen und unterscheiden sich in nichts vom Tun und Treiben der Juden dieser Länder. Ihre Hauptmordwaffen gegen die einheimische Bevölkerung sind Schnaps und Wucher. Bis 1885 war jeder Schankwirt ein Jude. Von da an wurde dies verboten. Das Land ist mit Hypotheken überlastet. Die Juden sind die wirklichen Eigentümer des Grund und Bodens. Der Hamburger Korrespondent von 8.8.1900 schrieb, dass wenn den Juden der Erwerb ländlichen Grundbesitzes gestattet würde, binnen 6 Monaten 2/3 aller kleinen und mittleren Güter durch Zwangsverkauf hauptsächlich in jüdische Hände geraten würden. Das würde aber den Ausbruch eines verzweifelten Bauernkrieges bedeuten. Im Geschäftsleben und im Großhandel herrscht der Jude vor. In einzelnen Landesteilen hat er den Kleinhandel und das Maklergeschäft ganz in Händen. Um Land und Volk wenigstens notdürftig und vor dem Äußersten zu schützen, schloss die rumänische Verfassung den Juden von den Bürgerrechten aus. Artikel 7 der Verfassung von 1866 lautete: Nur Christen können rumänische Staatsbürger werden. Wie dieser Artikel zu Fall gebracht wurde, ist ein ungemein lehrreicher Abschnitt aus der jüdischen Weltmachtsgeschichte. Schon in den 60er und 70er Jahren vermochte das Judentum die Regierungen aller Großmächte, mit Ausnahme der russischen, für eine Horde verkommenster Rasseangehörigen in unaufhörliche Bewegung zu versetzen und sich dienstbar zu machen. Die ganze Welt wurde jahrzehntelang wegen der rumänischen Judenfrage aufgeregt. Das Selbstbestimmungsrecht, sogar das Daseinsrecht des rumänischen Volkes kam überhaupt nicht in Frage, wo es galt, den eingenisteten Juden uneingeschränkte Würgefreiheit zu verschaffen. Die unermüdliche, weise Regierungstätigkeit des 1866 als Fürst von Rumänien dorthin berufenen Prinzen Karl von Hohenzollern, später Königs Karl, wurde rücksichtslos durchkreuzt. Die internationale Hochfinanz brachte das Land finanziell an den Abgrund. Dies alles, weil ein Volk sich weigerte, selbst die jüdische Wucherschlinge zuzuziehen, die schon um seinen Hals lag. Die Hauptmomente dieses Verzweiflungskampfes eines Volkes gegen die von allen Großmächten offiziell unterstützte jüdisch-internationale Weltmacht müssen vor dem Vergessenwerden bewahrt werden. Sie sind dem Werke Aus dem Leben König Karls von Rumänien, Verlag J.B. Gotha, Stuttgart 1900, entnommen. König Karl kam als liberaler Fürst ohne jede Voreingenommenheit nach Rumänien. Die Zustände dort brachten ihn dazu, ein treuer und gewissenhafter Sachverwalter seines Volkes gegenüber einer Welt von Widersachern zu werden. Kaum 2 Wochen nach der Ankunft Fürst Karls in Bukarest erschien dort am 14. Juni 1866 Crémieux, der Gründer der Alliance Israélite Universelle, und erzwang sich bei dem Fürsten eine Audienz. Er bot der Regierung ein Darlehen von 25 Millionen Franken zu billigem Zinsfuß an, wenn den Juden die Gleichberechtigung gegeben würde. Also ein regelrechter Bestechungsversuch. Als die rumänische Regierung 1867 Maßregeln gegen die unaufhörliche heimliche Einwanderung, gegen das Vagabundenwesen und gegen unerlaubten Schnapsausschank in den Dörfern ergriff, wobei die Juden nicht einmal genannt wurden, erhoben Frankreich, England und Österreich hiergegen Bedenken. Napoleon telegrafierte an Fürst Karl, dass die öffentliche Meinung in Paris über die Verfolgungen der Juden sehr erregt sei. Crémieux brachte die ganze Presse in Europa gegen Rumänien auf, umso leichter, als damals die Judenfrage in den anderen Ländern noch nicht aufgerollt war und diese durchweg unter dem Banne der jüdisch-liberalen Phrase standen. Eine der crémieuxschen Lügen war, die Juden seien schon unter Titus in Rumänien ansässig gewesen, während sie tatsächlich erst in den letzten Jahrzehnten eingewandert waren. Dasselbe Märchen von der Urbodenständigkeit der Juden wird jetzt in Deutschland herumgetragen. Diese seien schon zur Römerzeit am Rhein ansässig gewesen, selbstverständlich als geachtete Kaufleute. 1868 meldete der Londoner Standard, Graf Bismarck habe den deutschen Vertreter in Bukarest angewiesen, gegen die scharfen Maßnahmen hinsichtlich der rumänischen Juden vorstellig zu werden. 1867 traf der englische Jude Moses Montefiore in Bukarest ein und wurde dem Fürsten vorgestellt.

dass sonnabends keine Märkte abgehalten werden dürfen. Ihr herausforderndes Auftreten wurde derartig, dass Agobard, der Erzbischof von Lyon, eine Schrift verfasste, De Insolentia Judaeorum, über die jüdische Frechheit. Der vertraute Karls des Kahlen ist der Jude Sedizis, der ihn dafür vergiftet. Trotz einzelner Rückschläge nehmen die Macht und Reichtümer ständig zu. Ihre Zahl in Frankreich wird um 1300 von jüdischer Seite, Albert Cohn in einer Sitzung der Alliance Israélite Universelle, auf 800.000 angegeben. Die Hälfte von Paris gehört ihnen. In Südfrankreich, wo damals noch die Sarazenen saßen, haben sie völlig die Oberhand. Dort entstand naturgemäß die Gegenbewegung. Ähnlich wie sie später den Tempelherrenorden zersetzt haben, scheinen sie auch in die religiöse Gemeinschaft der Albigenser eingedrungen zu sein. Peter, Abt von Cluny, den der Papst zu den Albigensern entsandte, schildert 60 Jahre vor Beginn der Kreuzzüge Gräueltaten, wie sie nur der alttestamentliche Geist des Hasses erzeugen konnte. Als Folge des jüdischen Einflusses bei den Albigensern ist nach ihrer endgültigen Niederwerfung 1213 der Beschluss des Laterankonzils von 1215 aufzufassen, dass die Juden ein Stück gelbes Tuch auf der Brust zu tragen hätten. Diese Maßnahme einer äußerlichen Kennzeichnung, keineswegs aus religiösen Beweggründen getroffen, war in anderen Ländern schon vorher im Brauche und wurde fast überall zum Schutze der Nichtjuden vor dem unter allerhand Maskierungen auftretenden Judentum nachgeahmt. Solche Vorschriften erscheinen übrigens nur als Auffrischung eines mosaischen Gebotes, 4. Moses 15,28, einen gelben Flecken an den Kleidern zu tragen. Das Verhalten der Juden während der Kreuzzüge bringt die lang verhaltene Wut der Bevölkerung zum Ausbruch. Als Steuererheber hatten sie das Land ausgewuchert, als Geldgeber der Kreuzritter und Geldagenten zwischen Abendland und Orient betrügen sie diese ungeheuerlich. In Blois wurden sie in 1117 zum ersten Mal des Christenmordes beschuldigt und getötet. 1181 wegen Wuchers aus Paris verbannt. Das Fürstengeschlecht der Karpedinger wurde seiner Aufgabe als Schirmherr ihrer Untertanen gerecht. Philipp August beschlagnahmte einen Teil der jüdischen Vermögen und hob die Schuldverpflichtungen gegenüber Juden auf. Ludwig der Fromme befahl auf Anregung des Papstes Gregor IX. Die Übersetzung des Talmud, und als dabei dessen völkerfeindlicher Charakter festgestellt wurde, Beschlagnahme und Verbrennung aller Exemplare. Das Konzil zu Avignon 1309 verbot die Übertragung öffentlicher Ämter an Juden und forderte Maßnahmen zur Einschränkung des Wuchers. Dies hatte schon ein königlicher Befehl von 1254 zu erreichen versucht, ohne Erfolg. Diese Beschlüsse richteten sich ausschließlich gegen den Wucher, ließen im Übrigen den Juden volle Bewegungsfreiheit. Nachdem alle Versuche, sie von ihrem gemeinschädlichen Treiben abzubringen, gescheitert waren, sie es vielmehr immer ärger trieben, wurde zur gründlichen Abwehr gegriffen. 1306 verwies Philipp der Schöne alle Juden des Landes und zog ihre Vermögen ein. Schwächliche Nachfolger mildern diese Verordnung. Schon Ludwig X. Gestattet 1315 ihre Rückkehr, Karl V. lässt einen Wucherzins bis zu 80 von 100 zu, um seinerseits die Juden wieder auszupressen. Endlich machte sich das Übermaß der Volksnot Luft, viele Juden wurden getötet und Karl VI. Erließ 1394 eine Verfügung, welche die Juden für immer aus seinem Staate verbannte und auf die Rückkehr die Todesstrafe setzte. Bis zur Revolution 1789 blieb Frankreich in der Hauptsache judenrein. In diese Zwischenzeit fällt die blühende Entwicklung des Landes. Bald beginnen die Juden, wenn auch in geringerer Zahl, sich wieder einzuschleichen. Spanische und portugiesische Juden lassen sich in der Maske von Christen in Bordeaux nieder. Anderthalb Jahrhunderte behalten sie diese Maske bei, bis günstigere Verhältnisse ihnen gestatten, sie abzuwerfen. Allmählich erhalten einzelne Juden die Aufenthaltserlaubnis, so 18 Juden 1705 für Paris. In Bordeaux wurden 1722 amtlich 500 Juden gezählt, 1733 waren es schon über 4000. In Metz gab es 1717 schon 480, 1790 war ihre Zahl auf 3000 angestiegen. 1767 musste sich die Pariser Kaufmannschaft gegen den Eintritt der Juden in ihre Körperschaft schützen. Sie wies dabei auf die List der Juden von Bordeaux hin. Wie immer fanden sie Anhalt bei den Regierenden, selbstverständlich mittels Bestechung. Minister Colbert war im 17. Jahrhundert ihr eifriger Förderer. Die durch ihre Emsigkeit erzeugte Scheinblüte des Handels täuschte bisweilen sogar die nichtjüdische Kaufmannschaft, sodass diese sich für die Juden verwandte, wenn etwa das Volk ihre Vertreibung forderte. Doch zeigte sich diese Täuschung nur selten. Neben dem Wucher und ihrer Stellung als Steuererheber ziehen sie den reichsten Profit aus den Kriegen als Heereslieferanten. Ludwig XIV. Hatte seinen Jakob Worms, unter Ludwig XV. Und XVI. War es Zerf Bär. Wie vollständig sie sich des Handels mit Lebensmitteln bemächtigt hatten, zeigt eine öffentliche Aufforderung während einer Hungersnot in der Revolutionszeit 1795, sie möchten sich für die durch die Revolution ihnen erwiesene Begünstigungen dadurch dankbar erweisen, dass sie Getreide nach Paris brächten. Wie in allen Ländern, so sind auch in Frankreich die Klagen namentlich der Kaufmannschaft allgemein, die gegenüber dem betrügerischen jüdischen Wettbewerb ihren Untergang vor Augen sieht. Eine Eingabe der Pariser Kaufmannsgilde von 1777 vergleicht die Juden mit Wespen, die in die Bienenstöcke eindringen, die Bienen töten und aus ihrem Leibe den gesammelten Honig rauben. Wie weit die Juden an der Revolution von 1789 beteiligt waren, ist geschichtlich noch nicht einwandfrei festgestellt. Land und Volk hatten keinen Grund zu dieser Gräueltat. Die ihr nur unendlich vergrößertes Gegenstück in der jüdischen bolschewistischen Revolution in Russland gefunden hat, denn alle Änderungen im innerpolitischen Leben, die billigerweise gefordert werden konnten, hatte Ludwig XVI. Schon aus freien Stücken angeordnet. 1788 setzte er einen Ausschuss ein, der über die Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Juden beraten sollte und auch zu dem auch Juden hinzugezogen wurden. Ein bezügliches Preisausschreiben wurde veranstaltet, den Preis gewann Abt Gregor, der dann in der Revolution eine unheimliche Rolle spielte. Die Revolution hat vielmehr dem Lande schleichendes, unheilbares Siechtum gebracht. Einzig die Juden haben den Nutzen gehabt. Ihre Miturheberschaft ist außer Zweifel, nur der gradweise Anteil ist schwer zu ermitteln. Ernest Renan, der den Juden schwülstiges Lob spendet, muss trotzdem zugestehen, in den revolutionären Bewegungen Frankreichs spielt das jüdische Element eine Hauptrolle. Die Revolution ist das Werk der Freimaurerei. Diese war das Werkzeug der Juden. Das Haupt des 1776 gegründeten Ordens der Illuminaten war der Jude Adam Weishaupt. 1781 verbrüderte sich der deutsche und französische Illuminatenorden. 1785 beschlossen die Freimaurer von Frankfurt, den Tod des Königs von Schweden und der Königin von Frankreich, Marie Antoinette. Sie wurde als Tochter der judenfeindlichen Kaiserin Maria Theresia nur deswegen das Opfer unversöhnlichen jüdischen Hasses. Der Herzog von Orléans, Philippe Egalité, das Oberhaupt der Freimaurer, stand in engen Beziehungen zu den Juden. Marat, der in Seelenruhe das Wort sprach, in diesem Lande müssen 270.000 Köpfe geschlagen werden, war Jude. Er scheint in Sinoviev-Apfelbaum wiedererstanden zu sein. Robespierre, Isidore mit Vornamen, vertrat die Emanzipation der Juden. Sie wurde am 27.09.1791 von der Constituante angenommen. Gegen den Willen des ganzen Volkes wiederum selbstverständlich durch dafür bezahlte Volksvertreter. So ist die Emanzipation überall trotz allgemeinen Widerspruchs der Völker erkauft und erschlichen worden. Die Mordtaten der Revolution lichteten die ansässige Bevölkerung in Stadt und Land.